deinen Kuss. Mehr will ich nicht von dir. Der Sommer war kurz, der Winter steht vor der Tür. Wenn du mich nicht küsst, bleibst du vielleicht allein. Und wer will schon im Winter alleine sein? Ich. Danke, Bela. Sehr witzig. Findest du das jetzt toll oder was? Ich versuche hier ein romantisches Liebeslied zu singen und du... Romantisches Liebeslied? Ja. Von wegen, Alter. Ich habe mir den Text mal durchgelesen, da sterben ja alle. Sehr romantisch, Herr Urlaub. Na klar ist das romantisch, Alter. Death sells. Ist so. Ich meine, was wäre denn bitte Love Story, wenn die Alte nur einen Schnupfen gehabt hätte, hä? Wer wäre bei Titanic heulend aus dem Kino gekommen, wenn die beiden entspannt im Schlauchboot nach Florida gemacht hätten? Und was ist mit die fabelhafte Welt der Anämie? Du bist krank, Alter. Ich bin krank? Nee, mein Lieber, du bist krank. Zu lange in deiner heilen Comicwelt gelebt. Hallo Donald, schön dich zu sehen. Oh, Batman, grad an dich gedacht. Willst du nicht mein Freund sein? Gerne, Donald, schau nur, da kommt der Hulk. Wir wollen deinen Song nicht auf dem Album, Farin. Wie bitte? Diesen Song hier. Wir wollen ihn nicht. Aber... Ich habe mit Rod gesprochen und er findet das Lied auch nicht lustig. Also kommt es nicht aufs Album. Nicht aufs... Aha. So ist das also. Ja, so ist das. Kannst du jetzt bitte rübergehen? Ich würde gern singen. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ah! Na, ist das jetzt lustig? Bist du irre? Du hast Bela erschossen. Ach, guck mal, seit wann stotterst du denn? Weißt du was, Rodrigo? Ich war immer auf der Seite von Perón. Perón war doch Argentinier. Ach echt? Ah, Klugscheißer. So, jetzt geht's mir besser. Erstmal eine Kippe. Und ein Bier. Okay, dann wollen wir weitermachen.